Science Fiction als Radiospiel. Nach einer Story des amerikanischen Autors Howard Fast hören Sie heute von Michael Krausnick der Fall Kovacs. Die Sprecher der Hauptrollen: Sekretärin Jane, Edith Herdegen. Vorsitzender Hans Kaninenberg. Assistent Wessel, Gottfried John. Mr. Kovacs, Franz Kutschera. Monsieur Durand, Wolfgang Reinsch. Dr. Frederick, Alwin Michael Rüffer. Direktor Epstein, Günther Sauer. Zwei Gegenstimmen. Vier Enthaltungen. Gut. Ich stelle dann also fest, dass wir auch diesmal wieder mit überwältigender Mehrheit zu einem klaren, eindeutigen Ergebnis gekommen sind. Meine Damen und Herren, ich erlaube mir, unsere heutige Entscheidung als eine weise und politisch kluge zu bezeichnen. Als eine Entscheidung, die uns allen zur Ehre gereicht. Uns zur Ehre, der Welt zum Heil. Meine Damen und Herren, damit ist die diesjährige Großsitzung des Direktoriums geschlossen. Ich mache Sie noch einmal auf Ihre Pflicht zu strengster Geheimhaltung aufmerksam. Vielen Dank, Herr Direktor Epstein. Sie hatten sich freundlicherweise bereit erklärt, ein Kurzprotokoll... Freundlicherweise bereit erklärt. So ist es mal wieder an mir hängen geblieben. Gibt eine lange Nacht heute. Ich habe meine Damen schon vorgewarnt, Chef. Gut. Ja, und Sie, Jane? Ich? Sie wissen doch, dass ich keinen Partner habe. Im Augenblick. Aber Jane, oh, ein Mädchen wie Sie. Ich bin 72. Na eben. Großartig erhalten. Ist doch noch alles drin. Ja, sicher. Aber schließlich muss man doch schon ein bisschen haushalten mit seinen Kräften. In meinem Alter ist man eben etwas wählerischer mit den Partnern. Ökonomischer, Herr Direktor. Geht mich ja überhaupt nichts an, meine Ihre Freizeitgestaltung. Hauptsache ist, Sie können heute helfen. Na, man muss ja. So. Ja. Tja, also. Ich hoffe, Sie beide wissen, was das mit der Geheimhaltung... Hochverrat. Ja, natürlich. Dass das für Sie ebenso gilt wie für die versammelten Bonzen. Ja, ist doch klar. Schon. Ach, politisch? Ja, hochpolitisch. So. Das wäre in der Hand unserer Gegner, wäre das Sprengstoff. Wirklich? Ja, ich möchte sogar behaupten, dass von unserer Entscheidung heute das Wohl und Wehe unserer ökonomischen Gesellschaftsordnung abhängt. Na, wir sollen uns wohl wichtig fühlen. Am Puls der Zeit, an den Hebeln der Geschichte. Der Herr Direktor wird das schon beurteilen können. Wir verstehen uns also. Und zunächst einmal geht es uns um das Bandmaterial. Und dass wir davon eine kurze, auf das Wesentliche konzentrierte, schriftliche Fassung erstellen. Soll ich denn das alles mitschreiben? Nein, ich sag's Ihnen schon, wenn was Wichtiges kommt, was dann allerdings wortgetreu sein Bitte. Muss. Bitte. Ja. Und Sie, Wessel, Sie werden sich Notizen machen für die Zusammenfassung. Alles klar? Klar. Na, ziemlich. Mit anderen Worten, letzten Endes soll ich dann das Protokoll machen. Ja, nach meinen Anweisungen. Was dagegen? Nee. Ich brenne drauf. Meinetwegen kann's losgehen. Gut. Den Titel gleich in die Maschine, Jane. Ja. Oben darüber fett geheim, doppelt unterstrichen. Mhm. Darunter zusammenfassendes Protokoll, Doppelpunkt, 112 Punkt. Punkt. Jahressitzung des Direktoriums, Bindestrich, dahinter. Der Fall Kovacs, Punkt. Kovacs, Punkt. Das bitte unterstreichen. Darunter Referent. Doppelpunkt. Professor Dr. Bernd E. Epstein. In Klammern dahinter Europäische Konföderation. Punkt. Weiter unten, hier ungefähr, anwesend. Doppelpunkt. 271 Direktoren. Gleich darunter abwesend entschuldigt. 29 Direktoren. 29. Eine Zeile tiefer, fett. Beschlussfähig. Einmal unterstrichen. Fertig? Völlig fertig. Nein, jetzt haben wir den Vorsitzenden vergessen. Vorsitz, Tram-U-Doc. In Klammern dahinter, Pazifische Föderation. Ja. Das muss noch eingeschoben werden, zwischen Jahressitzung und Referent. War es nochmal neu? Ja, aber nachher. Jetzt also Band 1. Wessel, fahren Sie es ab. Was ist denn das? Nur die Herren Direktoren begeben sich zu ihren Plätzen. Man hört richtig, wie nervös und gespannt wir alle waren, die Alten und die Jungen. Die Alten und die Jungen? Ja, ich meine die neuen Direktoren, die jedes Jahr bei uns aufgenommen werden. Wie viele? 100. Immer ein Drittel. Das ist nun mal so verankert. Und deshalb, ich meine, das weiß man ja nie, wie die sich nun entscheiden werden. Die haben ja keine Ahnung. Na und? Na und? Das ist doch gefährlich, Wessel. Fahren Sie doch mal weiter vor, so ungefähr auf 32. Okay. Das ist es. Jetzt muss der Vorsitzende gleich kommen. Sind die Übersetzer intakt? Bitte Zeichen. Der Vorsitzende? Ja, Tang U Doc. Ein alter Fuchs, einer der Besten. War der früher nicht sogar bei den Kommunisten? Naja, Parteichef sogar, in der einstigen Volksrepublik Vietnam. Aber jetzt ist er natürlich einer unserer besten Ökonomen. Der muss doch schon elend alt sein. Ach, sicher, aber wir sollten froh sein, dass wir ihn haben, mit seiner Erfahrung. Naja, Erfahrung? Man schätzt ihn auf rund 134 und immer noch das eigene Hirn. Toll. Also alles auf eigenen Mist gewachsen, was er verzerrt. Ja. Meine Damen und Herren Direktoren. Na, das ist seine Stärke. Er hat enorm was gespeichert. Wir freuen uns, Sie zu unserer 112. Jahressitzung begrüßen zu dürfen. Ganz besonders herzlich grüßen wir unsere neuen Mitglieder, von denen wir uns neue Ideen, aber auch Verständnis für unsere altehrwürdigen Traditionen erhoffen. Typisch. Stimmt das eigentlich, Chef, dass dieses Direktorium... Nein. ...dass die mächtiger sind als die Regierung? Wie man es nimmt... Gute Zusammenarbeit, würde ich sagen. Meine Damen und Herren. Still jetzt. Wir werden jetzt die bewusste Konzentration unserer neuen Kollegen vornehmen. So wie uns das die Direktorialverfassung von 1994 vorschreibt, für alle Debatten und Entscheidungen über die Grundsätze unserer Weltordnung. Auch in diesem Jahr wollen wir das alle gemeinsam mit unseren jungen Kollegen tun. Ich bitte Sie also, sich jetzt zu erheben. Bitte sehen jetzt alle auf das grüne Licht hier. Konzentrieren Sie sich. Konzentrieren Sie sich auf die Grundsätze unserer Verfassung. Konzentrieren Sie sich auf die Herrschaft der Vernunft. Auf den Fortschritt der Technik. Auf die Ökonomie der Verwaltung. Konzentrieren Sie sich auf die Logik von der Gleichheit aller Menschen und der gerechten Verteilung aller Güter. Konzentrieren Sie sich auf das Prinzip der friedlichen Solidarität. Konzentrieren Sie sich auf die Ökonomie der Vernunft. Ich danke Ihnen. Sie können sich jetzt wieder entspannen. Die bewusste Konzentration ist beendet. Entspannen Sie sich. Meine Damen und Herren, vor allem aber meine jungen Kollegen und Kolleginnen, die Sie heute zum ersten Mal in diesem Hohen Hause die ökonomischen Interessen aller Rassen und Nationen auf unserem guten, alten Planeten zu vertreten haben. Ja gut, das lassen wir, Wessel. Notieren Sie. Bewusste Konzentration. Und das ist jedes Jahr der gleiche Ritus. Bewusste Konzentration. Okay. Ja, und jetzt überspringen wir mal ein bisschen. Das wird dann auch für Sie interessanter. So. Denn, meine Damen und Herren, mit der nun folgenden Geheimsache werden Sie, die Sie dazu auserlesen sind, die historischen Gründe kennenlernen, die zur Herrschaft der Vernunft geführt haben. Das ist die einzige Geheimsache unserer Sitzung. Alle übrigen Maßnahmen, Abstimmungen und Vorschläge des Direktoriums werden, wie Sie wissen, regelmäßig der Öffentlichkeit mitgeteilt. Nur von den alljährlichen Entscheidungen im Falle Kovacs gibt es keine Informationen. Und das aus gutem Grund. Denn Unverstand und böser Wille könnten unsere Maßnahmen als brutal oder gar gesetzwidrig auslegen. Ja, bitte, Monsieur Durand, Sie wollten etwas sagen? Ich möchte dafür sorgen, dass hier vor diesem Hohen Hause von vornherein versteht, dass es zugleich um Leben und Tod geht. Um das Leben von Steve Kovacs, meine Damen und Herren. Und ich bitte Sie, das im Verlauf der heutigen Verhandlung niemals zu vergessen. Es geht um das Leben eines Menschen. Ja, ja, natürlich. Es spielt auch eine gewisse Rolle, gewiss. Wir älteren Monsieur Durand kennen Ihren Standpunkt ja zur Genüge. Mit solchen privatistischen Ansichten werden Sie aber, da bin ich ganz sicher, auch diesmal nicht unsere jungen Kollegen verblenden können. Frage. Ja, bitte. Herr Vorsitzender, meinen Sie nicht auch, dass die Art, in der Sie uns hier auf irgendeine ominöse Entscheidung vorbereiten wollen, dass es schon sehr parteiisch formuliert ist und dazu angetan sein könnte, uns von vornherein in Ihrem Sinne zu beeinflussen? Was soll denn das? Ruhe, Ruhe, meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich. Sie haben ja recht. Ich bin tatsächlich parteiisch. Aber wir alle sind es. Ich meine, die Mehrheit der älteren Mitglieder des Direktoriums. Wir müssen es sein. Unsere Existenz hängt an dieser Frage und, wie wir meinen, das Wohl der gesamten Menschheit. Sie wiederholen sich. Ich muss also Partei nehmen. Partei sein. Erste Informationen. Objektive Informationen. Ja, ja, gewiss. Das verspreche ich Ihnen sogar. Der Fall Kovacs wird hier auch dieses Mal objektiv und von allen Seiten aufgerollt werden. So wie wir das in jedem Jahr bereits getan haben und auch in Zukunft tun müssen. Warten Sie ab. Ich garantiere Ihnen, dass wir... Vorgeplänkel, reine Zeitverschwendung, sowas. Na, haben Sie nicht protestiert? Wogegen? Gegen die Unsachlichkeit vom Vorsitzenden. Der versucht doch andauernd, die Neuen auf Vordermann zu bringen. Ach, was? Fahren Sie weiter auf 89. Ich find's unfair. Er ist eben engagiert. Und die Sache ist auch ziemlich vertrackt, juristisch und so. Soll ich jetzt mitschreiben? Abwarten, ich sag's Ihnen schon. Ja, natürlich, selbstverständlich werden wir das, Monsieur Durand, und wenn Sie sich auf den Kopf stellen. Nein, meine Damen und Herren, Moral und Gewissensentscheidung, das ist nicht unsere Sprache, das ist die Sprache unserer Urgroßväter und vielleicht noch die Sprache einiger weniger. Die Sprache der Unbelehrbaren, nicht wahr, Monsieur Durand? Das liegt doch auf der Hand. Ich protestiere. Ich appelliere an das historische Verständnis. Das ist eine legitime Forderung. Genau. Richtig. Richtig. Aber dieses historische Verständnis muss angemessen sein. Zeitgemäß. Es muss sich gründen auf unsere heutigen Erkenntnisse. Und da hat nun mal Ihre sogenannte Moral wenig zu suchen. Da hat die Ökonomie nun mal zweifellos den Vorrang, nicht wahr? Aber, und das scheint mir wesentlicher, der Fall Kovacs hat ja auch noch eine rechtliche Seite. Und unser Problem ist es nun, dass wir es hier mit zweierlei Recht zu tun haben. Zum einen mit jenem Recht, das zu Lebzeiten dieses Herrn Kovacs noch gültig war und auf dem unsere Verträge beruhen. Zum anderen aber auch mit dem ökonomischen Recht, wie es nun mal in unserer Verfassung verankert ist. Die Verfassung geht vor. Nein, nein, meine Damen und Herren. Wir können sie ja ändern. Niemals! Das ist ja gerade verraten. Hier wird doch wieder mal absichtlich verschwiegen, dass unsere Verfassung eigens für den Fall Kovacs eine Klausel hat. Eine Geheimklausel, ja. Ich wäre später darauf zu sprechen gekommen. Sie sind sehr voreilig. Eine Geheimklausel, die uns verpflichtet. Jawohl, verpflichtet. Die alte Situation, also... das alte Recht wiederherzustellen, sobald Kovacs wieder lebensfähig ist. Ich habe unerhört. Sehr fraglich. Meine Damen und Herren, das ist eben sehr fraglich, ob das für uns eine Verpflichtung ist, nicht wahr? Was ist denn eigentlich los mit diesem Kovacs? Wozu dieses ganze Theater? Mal ist er tot, mal ist er lebendig oder lebensfähig. Also bitte, was ist mit ihm? Kovacs. Steve Kovacs. Meine Damen und Herren, das ist ein Name... der eigentlich schon längst der Geschichte... Linke! Jawohl, der Geschichte angehören sollte. Ein Relikt aus vergangenen Tagen, aus finsteren Zeiten. Ein Koloss, eine unangenehme Erinnerung an Gewalt, Unterdrückung und Egoismus. Leider aber verpflichtet uns unsere Satzung, dass wir uns zu Beginn einer jeden Sitzungsperiode mit diesem unerfreulichen Gegenstand beschäftigen müssen. Gegenstand? Steve Kovacs ist ein Mensch. Wie wir alle ein Mensch von Fleisch und Blut. Natürlich, das war er und leider sogar eine Person von historischer Bedeutung. Das ist er auch heute noch. Auch heute noch. Er war einer der reichsten und mächtigsten Männer seiner Zeit. Einer der größten Kapitalisten des 20. Jahrhunderts. Ja, bitte? Weshalb weiß man denn nichts von ihm? In den Geschichtsbüchern habe ich jedenfalls noch niemals... Er wirkte im Hintergrund. Er hatte das Geld und die Produktionsmittel. Mit seinem Kapital war es ihm möglich, Kriege zu finanzieren, Regierungen zu bestechen, Zeitungen und Verlage. Fernsehanstalten gehörten ihm. Er konnte die Meinung einer breiten Öffentlichkeit beeinflussen. Das sind doch Märchen, Herr Vorsitzender. Bewusste Übertreibungen. Ja, bitte, Sie hatten eine Frage? Jawohl. Ich habe das Gefühl, dass wir Jungen hier irgendwie zum Narren gehalten werden. Das habe ich auch. Dass man uns hier zur Einführung irgendwie veräppeln will mit solchen Geschichten aus den guten alten Zeiten. Kinder, raus! Ich muss Sie doch bitten, meine Damen und Herren, das Direktorium ist eine solche Ausdrucksweise nicht gewöhnt, Mrs. Rameau. Schon gar nicht von einem neuen Mitglied. Ich glaube, da wird mir jetzt selbst Monsieur Durand zustimmen, zumindest im Grundsatz, dass unser Ausflug in die Vergangenheit unumgänglich und notwendig ist, nicht wahr? Selbstverständlich. Es muss nur deutlich werden, dass wir es mit einer moralischen Fragestellung zu tun haben. Nun ja. Sagen wir lieber, moralische Fragestellungen werden uns in diesem Fall leider nicht erspart bleiben können. Doch nun endlich zur Sache. Beginnen wir mit dem Lebenslauf dieses Herrn Kovacs. Vor über 150 Jahren wurde er, das war 1913, wurde er in Pittsburgh geboren. In den damaligen Vereinigten Staaten von Amerika. Pittsburgh war übrigens schon damals ein Zentrum der Stahlindustrie. Steve Kovacs, meine Damen und Herren, war eines von 11 Kindern, von denen bezeichnend für die damaligen Zustände nur 4 am Leben blieben. John Kovacs, der Vater von Steve, war Arbeiter in einem Stahlwerk. Noch so richtig mit Armen und Händen, denn es gab ja noch kaum Maschinen. Zumindest aber war die menschliche Arbeitskraft noch billig und rentabel. Man kann sich natürlich denken, dass das keine besonders guten Zeiten für so einen Arbeiter waren. Damals, obgleich Amerika immerhin doch, das lässt sich belegen, eins der reichsten Länder der Erde war. Und darum gab es eben immer wieder, wenn es besonders schlimm wurde mit der Armut, wenn die Preise zu hoch oder die Löhne zu niedrig waren, oder beides, dann gab es eben einen Streik gegen die Besitzer und Direktoren. Warum erzählen Sie uns das? Weil es wichtig ist. Die soziale Lage, weil sie die Entwicklung von Steve Kovacs mit beeinflusst hat. Wir müssen eben wissen, dass es damals für die Menschen eine Sonnen- und Schattenseite gab und dass einer, der wie Steve Kovacs auf der Schattenseite geboren und aufgewachsen war, dass da dann natürlich ein Drang entsteht, da rauszukommen aus dem Elend. Auch Neid und Hass gegen die Reichen, gegen die Fabrikbesitzer, nicht wahr? Ja, das wäre denkbar gewesen. Aber bei Kovacs war es umgekehrt. Er hat die Reichen niemals gehasst, sondern versucht es ihnen gleich zu tun. Er schlug sich auf die Seite der Ausbeuter. Doch zurück zu den Streiks. Damals also, als Steve Kovacs etwa 6 Jahre alt war, gab es auch gerade solch einen Streik in Pittsburgh. Dabei entstanden Unruhen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es gab Verwundete und Tote. Eines der Opfer war Steves Mutter, die bei einer der Demonstrationen mitgezogen war. Wenig später verunglückte auch der Vater. Er fiel in einen Behälter mit geschmolzenem Stahl. Es liegt auf der Hand, dass diese beiden tragischen Ereignisse den Verstand und Charakter von Steve Kovacs nachhaltig prägten. Dass sie wichtig wurden für seine Entwicklung, für sein späteres Leben. Er kam bald in ein sogenanntes Waisenhaus, war aber bald als unerziehbar verschrien. Nach 2 Jahren riss er aus und strolchte auf den Landstraßen herum. Er kam in Erziehungsanstalten, ins Jugendgefängnis. Das waren ja herrliche Zustände. Ach, der übertreibt. Ich habe doch Filme gesehen von damals. Die hatten Flugzeuge, Autos, fantastische Häuser. Und auch sehr viel Spaß. Aber eben nicht alle. Kovacs und die meisten anderen nicht. Also ich weiß nicht. Und wenn? Dann sind sie eben selber schuld gewesen. Was? Sie haben es sich ja gefallen lassen, die Arm in Arm. Trotzdem war es ungerecht. Ungerecht und unökonomisch. Ja, sicher. Auf der südlichen Erdhälfte gab es damals sogar Länder, da sind die Menschen regelrecht verhungert. Verhungert? Obwohl genug da war? Na, und die Moral? Moral. Ökonomisch, hätten Sie denken sollen. Ökonomischen Ausgleich, gerechte und vernünftige Verteilung, wie wir es heute haben. Kein Eigentum. Jeder so viel, wie er braucht, dann wäre es schon gegangen. Aber im Gegenteil, ökonomischer Ausgleich, es wurde vor den Gesetzen bestraft. Das galt damals als etwas Schlechtes und Verwerfliches, als Raub und Diebstahl. Ja, wer nichts hatte, der hatte eben nichts. Sehr richtig, das war die Moral. Und der Besitz war heilig, unantastbar. Ich weiß. Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Was ist das? Ein Gedicht aus der Zeit damals, wo der Kovac lebte. Fein. Aber jetzt wieder ans Werk. Genoss Tief Kovac auch so etwas wie eine Schulbildung, die allerdings sehr lückenhaft war. Zumindest aber wird er dort mit der damaligen Moral in Berührung gekommen sein, die Regeln und Gesetze der Gesellschaftsordnung kennengelernt haben. Natürlich stellte man ihm das alles als etwas Gutes und Gottgewolltes dar. Er sollte sich abfinden mit seiner sozialen Lage und den Gesetzen gehorchen. Naja, was damals eben in den Schulen so gelehrt wurde. Aber er hat es doch nicht geglaubt. Er hat sich nicht abgefunden mit seiner Armut. Ja, er wurde kriminell. Sogar in einen Banküberfall soll er verwickelt gewesen sein. Er kam vor Gericht, wo man ihm allerdings nicht allzu viel nachweisen konnte. Trotzdem kam er für ein knappes Jahr ins Gefängnis. Aber seltsamerweise brach er diese Karriere dann doch ziemlich plötzlich wieder ab, um nach ungefährlicheren und auch bequemeren Methoden zu suchen, mit denen er zu Geld kommen konnte. Ja, bitte, Monsieur Durand. Warum sagen Sie nicht, dass er von nun an den Weg der Legalität beschritt? Dass er moralisch einwandfrei sich ein Vermögen erarbeitete, ohne dabei die Gesetze zu verletzen? Warum sagen Sie das nicht? Sie sagen es ja. Das genügt. Ich sage nur, dass er seine Methoden geändert hat. Er war nicht mehr kriminell. Er befand sich in Einklang mit der Moral, mit den Gesetzen. Seine Geschäfte waren legal. Na schön. So sehen Sie das. Ich, meine Damen und Herren, aber bitte Sie zu prüfen, ob nicht vielleicht auch die Moral und die Gesetze, unter denen Kovac antrat, kriminell waren. Das ist doch eine unerhörte Unterstellung. Ich glaube, das wäre auch im Interesse von Steve Kovac selbst. Das ist doch typisch Durand, diese romantischen Spinnereien. Moral, Moral und nochmal Moral. Meint er denn das richtig Ach, ernst? Ich weiß nicht, man wird doch nie ganz schlau aus dem. Der hat einfach keine Vernunft und keine Sachlichkeit. Ja, ist eben noch ein bisschen altmodisch, ein komischer Typ irgendwie. Vielleicht ist er sogar abergläubisch. Ja, sowas müsste verboten werden. Und überhaupt. Das Ganze ist doch ein einziger Witz. Na, Wessel. Naja doch, dieses ganze Entscheidungsgeschwafel. Diskussion, Gerede, bla bla bla. Ist doch alles Zeitvergeudung. Dieses parlamentarische Ritual. Rückfall in die Demokratie. Die Verfassung schreibt es aber vor, Wessel. Obwohl doch jedes Kind weiß, dass Entscheidungen am besten und billigsten mit Computern getroffen werden. Wo bleibt denn da die Vernunft? Der Fall Kovac ist da eben eine Ausnahme. Ein Problem, das wirklich nur von Menschen gelöst werden kann. Nur Menschen, nur wir Direktoren sind in der Lage, solche diffizilen Entscheidungen... Weshalb? Hätte ein Computer etwa anders entschieden? Die Maschinen sind anders programmiert. Ökonomisch, rationell. Na eben. Aber von der Vergangenheit haben sie keine Ahnung. Wieso? Na eben gerade, weil sie so vernünftig sind. Weil sie nur Daten und Fakten des ökonomischen Zeitalters speichern. Aber nicht, was schon über 100 Jahre zurückliegt. Die Ideologie, die Moral, der ganze Klimbim des 20. Jahrhunderts. Na, das wäre ja auch blöd. Na, die Maschine muss noch erfunden werden, die sowas speichert, die das verkraften kann. Die Vermögensverteilung damals, die Kriege, die Moral, Religion, das die alles. Die Liebe, bei der Partnerwahl haben die einen riesen Drama gemacht. Liebe, Eifersucht, ganz verrückte Gefühle, Psychologie und so ein Wahnsinnszauber. Ganz irre Sachen. Eben. Das wäre doch eine Zumutung für unsere Maschinen. Die würden durchbrennen, explodieren würden. Ja. Was keine Logik hat. Weil man das mathematisch überhaupt nicht verschlüsseln kann. Trotzdem müssen wir doch unsere Entscheidungen für heute und für die Zukunft treffen, oder? Natürlich, sicher. Aber im Fall Kovac konnten das eben nur Menschen. Da reicht eben die Ökonomie der Maschinen. Wessel, bedenken Sie doch, wir müssten uns 100 Jahre zurückversetzen. 100 Jahre! Schön und gut, aber was ist mit der Logik der Technik, wenn man sich nicht mehr verlassen kann auf die Computer? Das kann man trotzdem noch. Wir haben ja auch logisch und vernünftig entschieden. Also, ich sag's ja, wie die Maschinen, Chef. Das hätte keine Rolle gespielt. Sie sind, ich meine, wir sind austauschbar. Nein, Wessel, nein, nicht ganz. Eine Entscheidung über Leben und Tod, Naja, aber das werden Sie schon noch selbst merken. Meine Damen und Herren, das war der grob skizzierte Umriss der Kindheit eines äußerst bemerkenswerten und zumindest für damalige Verhältnisse genialen Menschen. Denn Kovacs war, wie sich schon bald herausstellte, ein Mann von besonderer Begabung, harter Entschlossenheit, aber auch Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Leider jedoch, auch das muss gesagt werden, waren der Verstand und der Charakter dieses Mannes bereits hoffnungslos deformiert. Aus unserer Warte... Einspruch! Ich protestiere auf das Entschiedenste gegen derartige Unterstellungen, Herr Vorsitzender. Genau. Steve Kovacs war ein durch und durch normaler Mensch. Und es geht nicht an, dass Sie bereits in diesem Stadium der Verhandlung durch unsachliche und... Aus unserer Warte, Monsieur Durand, aus unserer Warte sage ich das natürlich. Die Machtgier, Brutalität und den Zynismus dieses Herrn werden wir noch zu behandeln haben. So geht das nicht. So geht das auf gar keinen Fall. Aber doch. Und Sie, Monsieur Durand, können dann ja ruhig versuchen, das Hohe Haus von Ihrer These zu überzeugen, dass das in jenen Zeiten normal war. Und dass die Menschheit damals aus lauter Leuten wie Kovacs bestand. Meine Damen und Herren, wir können uns unser Urteil unvoreingenommen und in aller Ruhe bilden. Denn wir haben eine psychiatrische Analyse dieser charakterlichen Missbildung anfertigen lassen. Jedem von Ihnen liegt dieses Gutachten vor. Hier das Gutachten. Ah ja, danke. Darin werden übrigens auch die Schwierigkeiten und Qualen des jungen Kovacs in der Zeit zwischen seinem 9. und 20. Lebensjahr nachgezeichnet. Die Jahre, in denen er darum kämpfte, dieses ganze Elend zu überleben und erwachsen zu werden. Sie werden verstehen, dass ich darauf jetzt nicht im Einzelnen eingehen konnte. Ich schlage deshalb eine kleine Pause vor. Richtig. In der Zwischenzeit können Sie den Bericht vielleicht einmal kurz überfliegen. Ja, ich schlage auch eine kleine Pause vor. Jane, wie wär's? Bekommen wir gar nichts zu trinken. Ja, ich muss ja wohl. Sie sind auch so ein Sklavenhalter, Chef. Ganz übler Ausbeute. Wieder das Übliche? Ja, bitte. Und Sie, Herr Assistent? Ich? Aquaminerale natürlich. Oh je. Wegen meinem Magen. Na was denn? Haben Sie immer noch einen alten? Ja, Sie werden es nicht glauben, aber ich hänge dran. Unsere gute Jane soll ja bereits ihren dritten... Die dritte Leber, einen zweiten Magen. Ein äußerst strapazierfähiges Modell. Könnte ich Blausäure mittrinken. Chef, was ist denn jetzt eigentlich der Witz an der ganzen Geschichte? Na, warum macht man so ein Aufhebens um diese kleine Ratte? Tja, der ist eben eine sehr große geworden. Eine Riesenratte, ein Ungeheuer. Und der Witz ist eben an der Geschichte, also die wirkliche Pointe, dass wir alle unsere so edlen und vernünftigen Errungenschaften, den Frieden, den Fortschritt, die Herrschaft der Vernunft, dass wir all das diesem Gangster, diesem Kovacs verdanken. Die Macht des Direktoriums? Tja, auch die Macht der Weltregierung, das geht alles auf ihn zurück. Ja, irgendwie peinlich, ich meine, wenn das die Öffentlichkeit... Das ist ja eine Katastrophe. Ein Gangster als Begründer der Herrschaft der Vernunft. Das wäre ein Skandal. Aber da, danke, da ist ja unser Trunk. Danke, Jane. Also, zum Wohl. Zum Wohl, Chef. Tja, wir leben, weil Kovacs tot ist. Prost. Ich denke, der lebt noch. Ach, fangen Sie doch nicht auch noch an. Nein, der ist tot, Vergangenheit, längst gestorben. Na, aber dieser Monsieur Durand behauptet doch, dass... Durand ist doch ein Schwätzer, ein moralistischer Privatist oder ein privatistischer Moralist. Sprechen Sie das mal nach. Ein Spinner, mehr nicht. Er möchte gerne, ja, er möchte ihn gern wieder zum Leben erwecken. Nehmen Sie mal das Band hier, Wessel, da können Sie ihn hören, wie er schimpft und wettert. Wir waren es, meine Damen und Herren, die für die Ökonomie der Wissenschaften eingetreten sind, nicht Kovacs. Wir haben die Weltnahrungskrise überwunden, nicht Kovacs. Wir haben die Dekadenpläne erarbeitet, den Fortschritt kanalisiert. Wir und nicht Kovacs. Nein, meine Damen und Herren, das Direktorium hat der Welt, hat uns alle... Nein, das noch nicht. Etwas später, warten Sie doch mal. Ja, das ist es. Lachen Sie, aber nach den Gesetzen dieser Moral sind wir tatsächlich nichts anderes als Verbrecher. Was? Wir werden sogar Mörder sein. Jawohl, Mörder, wenn wir uns gegen Kovacs entscheiden. Der Moralist, Moralist! Sie können mich ruhig beschimpfen. Sie können mich ruhig einen Moralisten nennen. Für mich ist das eine Ehre. Eine Ehre ist das. Ich stelle mich ganz bewusst auf die Seite des Lebens und die Seite der Gerechtigkeit. Donnerwetter. Ganz schöne Stimmung in der Bude. Wir dürfen uns nicht schuldig machen. Herrlich, was? Das kommt natürlich nicht ins Protokoll. Warum denn nicht? Ich darf nicht. Weder an die Öffentlichkeit noch in die Akten. Das ist von der Zensur gestrichen. Was? Ja, es ist ja auch völlig nebensächlich. Machen wir erstmal weiter in der chronologischen Reihenfolge. Das hier, das ist die richtige Fortsetzung, ja. Ich möchte meine Ausführungen jetzt fortsetzen. Also, im Alter von 20 Jahren arbeitete Steve Kovacs in einem Stahlwerk außerhalb von Pittsburgh und lernte dort einen Mann namens Emery kennen, der ihm in gewisser Weise zum Schicksal wurde. Die beiden wurden dicke Freunde, verständlich, denn auch Emery hatte genau wie Steve keine Verwandte mehr und auch sonst keine Bekanntschaften. Er war früher mal Bergmann gewesen, hatte also Kohle aus dem Berg gehauen und sich davon die damals übliche Lungenkrankheit geholt. Emerys einziger Besitz war eine Lebensversicherung über $5,000. Was ist das denn? Ja, Lebensversicherungen, das waren so Schwindelgeschäfte, die man damals machen konnte. Kovacs nun erklärte sich bereit, den Kranken zu pflegen und auch finanziell zu unterstützen. Und dafür wurde er von Emery zum Begünstigten dieser Versicherung eingesetzt. Das heißt, er sollte das Geld kriegen, sobald es mit Emery zu Ende war. Tatsächlich waren solche Versicherungen damals für viele oft die einzige Möglichkeit, um Frau und Kinder nach dem Tod des Ernährers noch für einige Zeit weiter zu versorgen. 4 Monate darauf starb Emery. Später gab es dann das Gerücht, Kovacs habe seinen Tod ein wenig beschleunigt. Das ist doch eine bodenlose Gemeinheit. Eine Unterstellung. Ja, ja, ich sagte doch. Dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Natürlich nicht, Monsieur Durand. Ich sagte ja, dass es ein Gerücht ist, eine Vermutung. Ja, aber da kann man das doch nicht so sagen. Immerhin. Kovacs erhielt die $5,000. Sie wurden zur Grundlage seines späteren Vermögens. Und bereits nach 35 Jahren soll er über ein Vermögen von rund $3 Milliarden verfügt haben. Wir können zwar nicht genau sagen, mit welchen Tricks und Betrügereien er sich das alles ergaunert hat, aber... Er hat es sich erarbeitet, redlich erarbeitet. Das war Unternehmerinitiative, ein eminentes wirtschaftliches Talent. Zweifellos gehört auch eine Art Glück dazu. Glück und natürlich auch ein wenig Geschick. Kovacs war ebenso geschickt wie skrupellos und erwarb sich dadurch das seinerzeit größte Privatvermögen in den Vereinigten Staaten. Er beherrschte die Stahl- und Aluminiumindustrie, kontrollierte chemische Fabriken, Kupferminen, Eisenbahn, Ölraffinerien und zahlreiche Firmen verschiedenster Industriezweige. Er beeinflusste Presse und Regierung, als er auf dem Höhepunkt seiner Macht stand und etwa 61 Jahre alt war. Man schrieb das Jahr 1974, als der damals wohl... Alle Achtung. Der Mann hat etwas geleistet, trotz allem. Tja, das kann man wohl sagen. Hat sich so manches geleistet, der Herr Kovacs. Er war ehrgeizig, unbarmherzig und rücksichtslos, geradezu unersättlich. Ja, er hat es aber auch sehr schwer gehabt in seiner... Na, das erklärt vielleicht manches, aber entschuldigt gar nichts. Kovacs kannte kein Mitleid. Wer ihm im Weg stand, wurde vernichtet, für nötig sogar mit Gewalt. Er betrug seine Konkurrenten, wo er nur konnte. Ach, die waren da bestimmt auch nicht besser. Einige soll er sogar in den Selbstmord getrieben haben. Naja, wahrscheinlich waren das die Spielregeln damals. Die waren eben noch nicht so zivilisiert wie wir. Damals waren auch gerade diese barbarischen Herzverpflanzungen ganz groß in Mode. Die haben den Toten regelrecht die Herzen rausgerissen und bei den anderen wieder reinoperiert. Entsetzlich, richtig ekelhaft und unhygienisch. Pfui. Dafür war es aber auch noch viel abenteuerlicher. Also ich möchte damals nicht gelebt haben, nee. Wieso nicht? Nur na bitte, die Frauen zum Beispiel. Die Frauen haben ihre Kinder in ihrem eigenen Körper zur Welt gebracht. Also richtig wie Tiere haben sie die ausgetragen. Mit so einem Bauch. eklig. Da konnte ja nichts Vernünftiges werden aus den Menschen. Ja, trotzdem, es waren ja unsere Vorfahren. Und dieser Kovacs sogar, wenn auch unfreiwillig, einer unserer Ahnherren, praktisch der Gründer des Direktoriums. Man schrieb das Jahr 1974, als der damals wohl reichste und mächtigste Mann der Erde erkennen musste, dass es mit ihm zu Ende ging. Er war krank, er hatte Krebs. Haben Sie das, Jane? Ja, bis Krebs, was ist das eigentlich? Eine Krankheit, eine sehr bösartige Verschleißerscheinung, die damals noch unheilbar und deshalb tödlich war. Wie bitte? Unheilbar? Ja. Mit Austauschteilen war man noch nicht sehr weit damals. Und unsere Regenerationsverfahren, die gab es auch noch nicht. Was? Dann stirbt er jetzt also doch? Abwarten. Alles zu seiner Zeit. Auf 230, bitte. Ihnen deshalb einen Auszug aus dem Tagebuch von Dr. Jacob Frederick vorlesen, wenn Sie gestatten. Ich nehme an, dass die meisten von Ihnen wissen, dass er eines der Gründungsmitglieder unseres Direktoriums war und auch endlich einmal den Vorsitz innehatte. Darüber hinaus ist er als Arzt und Forscher berühmt geworden, unter anderem auch als einer der Bahnbrecher in der damaligen Krebsforschung. Die Tagebuchnotiz, die ich Ihnen vorlesen möchte, stammt vom 12. Januar 1975. Sie ist ein für uns alle wichtiges historisches Dokument. Hatte heute außergewöhnlichen Besuch. Steve Kovacs, den man den reichsten Mann der Welt nennt. Über seine Macht gibt es die tollsten Gerüchte und Spekulationen. Die Regierung, allen voran der Herr Präsident, soll ihm sogar aus der Hand fressen. Persönlich macht er zunächst einen recht guten Eindruck. Ein kräftiger Mann, nicht unsympathisch, blendendes Aussehen. Aber das ist nur Fassade, ein teuer erkauftes Erscheinungsbild, der erfolgreiche Manager. Innen aber ist alles faul und morsch. Ich habe ihn untersucht. Die sogenannte Wahrheit, Herr Doktor, die kenne ich bereits. Es gibt nur die eine, leider. Aber nicht für Kovacs, Doktor, nicht für mich. Bisher habe ich noch immer selbst meine Wahrheiten bestimmen können. Ich, meine Zeitungen, Verlage, Fernsehstationen... Diesmal nicht. Hören Sie... Na hören Sie, da können wir doch ein bisschen dran drehen. Ihre Kunst und mein Vermögen, Doktor. Wenn das keine neue Wahrheit geben sollte... Ich habe Sie sehr gründlich untersucht, Mr. Kovacs. Na und? Sie sind ja nicht der erste Arzt, den ich aufgesucht habe. Sie haben Krebs, eindeutig. Eindeutig, eindeutig. Das ist eine Diagnose, eine Analyse, mehr nicht. Und jetzt geht's doch erst los. Jetzt komme ich und will das Projekt, Ihren Plan, verstehen Sie? Jetzt sind Sie der Architekt und ich finanziere das. Den Wiederaufbau, dass das wieder klar geht. Das können Sie nicht. Für diese Art von Krebs gibt es keine Heilung. Sie müssen sterben, früher oder später. Sie verweigern die Zusammenarbeit. Mit Kovacs? Da kennen Sie mich aber schlecht. Sehr schlecht. Medizinisch kenne ich Sie sehr genau. Ich habe Sie gewissenhaft untersucht und es tut mir leid, dass ich Ihnen so etwas sagen muss. Und wie lange noch? Wie viele Jahre? Schwer zu sagen. 6, 7 Monate. Wenn's hochkommt, ein Jahr vielleicht. Und wenn ich mich operieren lasse? Von Ihnen? Ein wenig länger, vielleicht 2, 3 Jahre. Wenn die Operation gelingen sollte. In Ihrem Fall ist das sehr problematisch. Sie würden zum Krüppel werden. Ich kenne Ärzte, die eine Heilung für möglich halten. Fischer und Quacksalber vielleicht. Die überzeugt sind. Die ihr Geld wollen. Und es mir sogar in die Hand versprechen. Kein vernünftiger, kein ehrlicher Arzt tut das. Nein, Mr. Kovacs. Ich kann, will und werde Ihnen nichts vormachen. Billige Tröstungen, falsche Versprechen kann ich Ihnen nicht verkaufen. Ich bin Arzt, mehr nicht. Und ich? Was bin ich? Ich bin Kovacs. Und das ist mehr als nur ein Name, das ist ein Markenzeichen. Das bedeutet Arbeit, einen 35-jährigen Existenzkampf. Aber das ist auch Energie, das ist Macht. Ja, ja, natürlich. Kovacs. Das ist eine Kraft, die alles andere zu Boden schmettert. Das ist Leben. Leben, Dr. Friedrich. Aber kein Tod? Das denkt gar nicht daran zu sterben. Sie werden sich damit abfinden müssen. Ich jedenfalls kann Ihnen nicht helfen, Mr. Kovacs. Sie werden es aber. Wer sonst? Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich weiß, dass Sie mehr vom Krebs verstehen als jeder andere. Weil Sie eine Kapazität sind. Das behauptet man wenigstens. Man überschätzt mich, ich weiß... Wir Ärzte und Forscher, wir alle arbeiten sehr eng zusammen, tauschen unsere Forschungsergebnisse miteinander aus, auf der ganzen Welt. Keiner weiß mehr als der andere. Ja, Unsinn. Unsinn ist das. Ich glaube das nicht, dieses neumodische Geschwätz von der Zusammenarbeit, dem Kollektiv und so weiter. Nein, nein, nein. Ich glaube noch an den Einzelnen, an die große, außerordentliche Leistung. Ich glaube an Sie, Dr. Friedrich. Man kann aber heutzutage nicht mehr allein das... Sehen Sie mich an. Ich habe es doch auch gekonnt, allein geschafft, ganz allein. Nur mit meiner eigenen Kraft habe ich mir mein Imperium aufgebaut. Zäh und unermüdlich. Ja, Ihr Vermögen, das Geld. Das Geld? Das hat mir dabei geholfen. Ja, das ist etwas Wunderbares, Geld. Das arbeitet, das regt an, das stimuliert, das Unmögliche wird möglich. Leider aber gibt es Ausnahmen, Grenzfälle. Sie kennen die Welt noch nicht, Doktor. Sie hat nur einen einzigen Motor, der sie in Bewegung hält. Auch die Menschen. Alles ist käuflich. Nur der Tod nicht. Der Tod nicht. Wir werden sehen. Doktor. Wir werden sehen. Passen Sie gut auf. Dieses Stückchen Papier hier. Das ist nur ein Stückchen Papier, ein toter Gegenstand. Aber wenn Kovac jetzt eine Zahl darauf setzt, eine einzige Eins nur, dann wird das lebendig. Dann ist das $1. Und wenn Kovac jetzt noch 6 Nullen dahinter setzt, dann ist das 1 Million. Könnte ein Scheck über $1 Million sein, Dr. Friedrich. Könnte beispielsweise Ihr Honorar sein. Ich werde es niemals annehmen können, Mr. Kovac, weil es mir einfach... Dieses Geld... Ich kann es... Das ist kein Geld, Doktor. Das ist Energie. Das ist Leben, Kraft, Stimulanz. Das soll nur Ihre Fantasie ein wenig anregen, mir nicht. $1 Million. Na? Was sagt Ihr Blutdruck dazu? Ich könnte es gebrauchen. Für meine Forschung. Für mich? Sollen Sie forschen? Na, ich verlange gute Ware für mein Geld. Sie müssen mir meine Gesundheit zurückgeben. Ich will mein Leben voll zu Ende leben. Deshalb überlegen Sie sich das ganz genau. Ihr Nachdenken ist mir 1 Million wert, Doktor. Ich will es mir überlegen. Ich werde nachdenken. Ich habe ihn gebeten, am folgenden Tag wiederzukommen. Morgen also um 14 Uhr. Bis dahin muss mir was einfallen, irgendetwas. Ich muss etwas wagen. Ein extremes Risiko. Ja, das ist richtig. Ich muss eine fantastische Idee liefern. Eine fantastische Idee für ein fantastisches Honorar. So, wie steht es zwischen uns, Doktor? Sie glauben also immer noch, dass Sie Ihr Leben kaufen können von mir? Ja. Ich bin großzügig. Ich lasse mit mir handeln. Also? Meinen Sie, dass Sie es sich leisten können, die Zukunft zu kaufen? Die Zukunft? Ja, das ist Ihre einzige Chance, die Zukunft. Nur in ihr liegt die Heilung für den Krebs. Wollen Sie die kaufen? Ja. Ja, ja, natürlich, natürlich, wenn das tatsächlich eine Chance... Die einzige. Sie müssen mir das natürlich noch erklären, das mit der Zukunft. Ich habe es ihm in allen Einzelheiten erklärt, das war nicht leicht. Denn es ist ein Wagnis, ein fantastischer Plan. Ich erzählte ihm von meinen Experimenten mit der Wirkung großer Kälte auf Krebszellen. Ich gab zu, dass diese Experimente bislang zwar noch keine Heilung bewirkt hätten, dass ich aber trotzdem bereits gewisse Fortschritte bei der Anwendung dieser Methode verzeichnen könne und dass es mir gelungen sei, lebenden Wesen die Körperwärme zu entziehen. Ich berichtete von diesen Versuchen sehr ausführlich, wie ich mit Fröschen und Schlangen angefangen, sie eingefroren, später die Kälte wieder entzogen und dann den Lebensprozess wiederhergestellt hatte, wie ich mit Mäusen, Hamstern, Hunden, ja schließlich sogar mit einem Affen weiter experimentiert hatte. Kovac ahnte schon bald, worauf ich hinaus wollte. Aber wie machen Sie das genau? Auf welche Weise stellen Sie dann das Leben wieder her? Ich stelle es nicht wieder her. Das Leben hört ja nicht auf dabei. Nur der Reifungs- bzw. der Alterungsprozess wird unterbrochen. Zeit und Bewegung werden nur unendlich verlangsamt durch die extreme Kälte. Das Leben an sich bleibt bestehen. Wir konservieren es nur. Es gibt keine Abnutzung, keinen Verschleiß. Der Körper hat totale Ferien. Wir beurlauben ihn einfach für eine gewisse Zeit. Ist das schmerzhaft? Ich meine, Ihre Experimente haben doch... Nein, so viel wir wissen... Nein, der Übergang ist blitzartig. Ein einmaliger Kälteschock und dann, wie gesagt, totale Ferien, also auch keine Empfindungen, keine Schmerzen, nichts. Ja, aber später, ich meine hinterher, ist das denn sicher, dass der Körper dann wieder funktionstüchtig wird? Wenn ich genügend investieren könnte, gäbe es kaum noch ein ernsthaftes Problem. Theoretisch jedenfalls. Ich könnte dann auch die Methode noch ein wenig verbessern. Sie würden es dann also tatsächlich wagen wollen? Natürlich. Natürlich. Ich lass mich nicht lumpen. Ich mach das Geschäft. Sie bekommen eine Blankovollmacht. Kovac zahlt alles. Kaufen Sie die besten Geräte, alles, was Sie dazu brauchen. Wie lange würde das dauern? Sie werden uns beeilen müssen, Ihre Krankheit. Sie wissen ja, nach meiner Diagnose müssen wir so schnell wie möglich. Ich rechne mit 5 Wochen für die chemotechnischen und elektronischen Apparaturen. Und Sie? Ich auch. Die finanziellen und juristischen Fragen, das müsste zu regeln sein. Ihr Honorar natürlich auch. Ja. Das werde ich verdoppeln. Das heißt, wenn das Unternehmen Erfolg hat, dann werden Sie eine weitere Million erhalten. Und wann meinen Sie, wird das sein können? Wann werde ich wieder auferstehen von den Toten? Sobald Ihre Heilung möglich ist. Einen Termin, das wissen Sie ja, dass ich das leider... Na ja, natürlich, natürlich. Gut, ich werde eine Stiftung gründen für Ihre Forschung, dass da endlich mal ein bisschen Dampf dahinter kommt, nicht wahr? Und auch die juristischen Fragen, eine Kontrollinstanz, ein Direktorium, all das muss doch... Kovac dachte wirklich an alles. In der nächsten Woche wollen wir bereits den Hauptvertrag schließen. Wohl den seltsamsten Vertrag, der jemals zwischen einem Arzt und seinem Patienten gemacht wurde. Für mich gibt es jetzt nur noch einen einzigen Gedanken, wie ich all das Geld am besten für meine Forschungen anlege. Das dürfte zum weiteren Verständnis unseres Problems genügen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, dieser Plan von Dr. Frederick war zwar ein wenig extravagant und zweifellos für die damalige Zeit ein enormes Wagnis, aber durchaus vernünftig. Da Mr. Kovac von seiner Krankheit damals tatsächlich nicht geheilt werden konnte, war es sogar die einzige reelle Möglichkeit, sein Leben zu bewahren und die Krankheit zum Stillstand zu bringen, solange bis die Wissenschaft eine Heilmethode finden würde. Das aber, meine Damen und Herren, sollte noch einige Jahrzehnte dauern. Oh, schade. Ich hätte jetzt gern gewusst, was da nun weiter passiert ist. Ja, deshalb habe ich ja unterbrochen. Jetzt geht nämlich gleich alles drunter und drüber im Direktorium. Jetzt geht der große Krach mit dem Durand los. Im Augenblick können wir das gar nicht brauchen. Ja, warum denn nicht? Wir brauchen die exakte Reihenfolge, den historischen Ablauf. Das ist für unser Protokoll wichtiger als dieses ewige Hin und Her. Darauf können wir dann immer noch zurückkommen. Ja, schön. Also, wie geht's weiter? Kovac wurde also eingefroren. Und dann? Ja, und dann zunächst... Ja, also vorher hatte er ja seine wirtschaftlichen Angelegenheiten geregelt, sein Vermögen, die Fabriken und so weiter. Mhm. War ja ein Riesenkonzern, ein Imperium. Ja. Der Kovac ist also ziemlich geschickt vorgegangen, hat alles hübsch beisammen gelassen und nur eine einzige Verwaltung, eine Dachgesellschaft für all den Plunder gegründet, mit 20 Direktoren, die das alles während seiner Abwesenheit regeln sollten. Unser Direktorium. Genau. Das waren unsere Vorgänger. Das habe ich auch vorhin schon gesagt, dass wir hier im Grunde das Erbe von diesem Kovac verwalten. Tja, und dann hat er sich zur Ruhe gelegt. Ja, aber Kovac wollte doch wieder zurückkommen, sobald eine Heilung möglich war. Ist aber nicht. Zum Glück. Und zum Glück waren unsere Vorgänger damals auch so Gangster wie dieser Kovac. Die haben ganz in seinem Sinne weitergemacht, haben weiter bestochen und weiter betrogen und die Gesellschaft immer größer und mächtiger gemacht und damit den Grundstein zum ökonomischen Zeitalter gelegt. Kein Wunder, dass das nicht in Geschichtsbüchern steht. Tja, es ist ein sehr schmutziges Kapitel unserer sonst so sauberen Geschichte. Ja, die Jugend könnte dadurch leicht verdorben werden. Das war ja übelster Kapitalismus, wenn auch letzten Endes für einen guten Zweck. Der dann wieder in den Schulbüchern steht. Das Wohl der Menschheit, die Herrschaft der Vernunft. Unser Direktorium hat das sauer erkämpft. Das war ein langer Weg. Auch wenn wir mit den Waffen eines Steve Kovac gekämpft haben. Wir hatten völlig andere und bessere Motive. Wir infiltrierten die Parlamente der ganzen Welt, bestachen die Politiker. Ja, war das denn so einfach? Ja, in der Regel schon. Natürlich gab es auch führende Persönlichkeiten damals, die als unbestechlich galten. Nur die wurden dann eben einfach bei uns aufgenommen, zu Direktoren gemacht. Mhm. Sodass dann schließlich die klügsten und besten Köpfe der Welt im Direktorium saßen. Das war der Weg zur Weltherrschaft, zur Weltregierung. Fürs Protokoll ist das wohl auch nicht zugelassen. Aber natürlich nicht. Nur das Positive. Die Entfaltung Der Ausbau des Konzerns, der Aufstieg des Direktoriums zu einer internationalen Großmacht, die Leistungen unserer Vorgänger. Fahren Sie mal auf 233. Ja. Da muss der Anschluss irgendwo sein. Ja. Wie unsere Vorfahren den Dritten Weltkrieg verhindert haben. Ein Wahnwitz wäre das doch, wenn diese Macht, wenn das Schicksal der gesamten Menschheit in der Hand eines einzigen Menschen liegen würde. Eines machtgierigen, paranoiden Gangsters. Ja. Für Sie wäre es natürlich das Beste, wenn Steve Kovacs tot wäre. Wenn er niemals wieder aufgeweckt würde. Richtig. Ja, das wäre zweifellos das Beste und das Sicherste für uns alle. Nein, nein, nein, noch etwas weiter vor, bitte. Der Durand hat uns alle durcheinander gebracht. Damals drohte ja, wie Sie wissen, eine kriegerische Auseinandersetzung von ungeheuren Ausmaßen. Die Bevölkerung hatte noch ihre alten Vorurteile, ihre nationalen und ideologischen Aberglauben. Die Welt war ein Pulverfass. Alle waren so wahnsinnig verhetzt damals, die wollten ihren Krieg haben. Auch die politische Führung. Und wie wurde das verhindert? Ganz einfach. Einmal die Treibstoffvorräte, die wir kontrollierten, dann die Rüstungsindustrie mit den damals modernsten Waffen. Wir haben die militärische Produktion gestoppt. Nicht mehr ausgeliefert. Völlig richtig. Beide Seiten waren ja bereits abhängig von uns. Unser Barvermögen überstieg die Barreserven der Vereinigten Staaten. Unser Industriepotenzial übertraf das aller damaligen Großmächte. Man hätte doch aber trotzdem ohne das Direktorium. Gewiss. Aber ein kriegerischer Erfolg, ein Sieg, wäre für jede Seite sehr fraglich gewesen ohne uns. Das Risiko war zu groß, zu ungewiss. Und unsere Vorgänger... Herr Vorsitzender. Ja, bitte? Stimmt es tatsächlich, dass die Menschheit damals schon in der Lage war, sich selbst vollständig zu vernichten? Ja, schon lange. Glücklicherweise aber waren unsere Vorgänger in dieser kritischen Situation so vernünftig, da nicht mitzumachen. Beide Seiten haben von uns einen Korb bekommen. Bravo, das war das Einzige. Das war ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit, meine Damen und Herren. Zum ersten Male waren die Kräfte des Friedens und der Vernunft stärker als die des Krieges und der Vernichtung. Die Zeiten des Wahnsinns, die Zeiten eines Steve Kovacs, waren endgültig vorüber. Die übliche Beifallsorgie. Ein bisschen weiter vor, bitte. Auf 324 jetzt. 324. Zum Segen der Menschheit. Kriege, Armeen, Flotten, Giftgas, Raketen, Atombomben. All das waren nur noch hässliche Erinnerungen. Die Ära der Vernunft begann. Die Ära sinnvoller, lebenserhaltender Produktion. Und obgleich das Direktorium niemals nach der politischen Führung strebte, niemals die Regierung übernahm und übernehmen wird, tragen wir einen Großteil der Verantwortung. Einer Verantwortung für das Wohl der gesamten Menschheit. Das, meine Damen und Herren, sollten Sie bei Ihrer Stimmabgabe vor allem bedenken. Sie haben das Wort, Monsieur Durand. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, mit meinem Plädoyer möchte ich ganz bewusst an die Worte meines Vorredners anknüpfen. Verantwortung. Verantwortung für die Menschheit. Sehr schöne, sehr richtige Worte, für wahr. Aber, meine Damen und Herren, was bedeuten Sie uns denn noch, wenn hier im Namen der Menschheit fortwährend, Jahr für Jahr, gegen das oberste Gesetz der Menschlichkeit verstoßen wird, wenn einem Mann wie Steve Kovacs seit Jahrzehnten das Lebensrecht verweigert wird. Denn, meine Damen und Herren, Sie wissen das ja genauso gut wie ich, Steve Kovacs ist nicht tot. Er lebt. Er lebt unter uns, er lebt weiter, der rechtmäßige Präsident des Direktoriums, und erwartet den Tag, an dem ihn die Geschichte wieder in sein rechtmäßiges Erbe einsetzt. Er wartet auf Ihre heutige Entscheidung, meine Damen und Herren. Heute endlich muss Schluss gemacht werden mit dem fortgesetzten Verbrechen gegen das Menschenrecht. Das ist eine unverschämte Verleumdung, eine Frechheit. Beantrage eine Ordnungsstrafe. Reden lassen Sie! Kovacs soll leben. Er ist der rechtmäßige Besitzer unserer Gesellschaft. Ihm gehört die Welt. Die Welt gehört uns allen. Allen Menschen. Nicht einem Einzelnen. Alle Menschen sind gleich. Das Privateigentum ist abgeschafft. Ja, aber das Recht nicht. Recht bleibt Recht. Wir müssen die alten Verträge erfüllen. Kovacs muss leben. Da war noch eine Zwischenfrage, bitte. Herr Vorsitzender, hat man nicht schon vor 62 Jahren eine Heilmethode gegen alle Arten von Krebs gefunden? Ja, natürlich. Ja, weshalb haben ihn unsere Vorgänger denn dann damals nicht sofort gemäß der vertraglichen Abmachung wieder aufgeweckt? Das war ein Verbrechen, ein Verstoß gegen die Moral. Aus dem gleichen Grund, aus dem wir es heute nicht, aus dem wir es niemals tun sollten. Kovacs, das ist ein Relikt aus barbarischen Zeiten, ein krankhafter Ehrgeizling, ein Wirtschaftsdiktator. Ja. So etwas können wir uns heute einfach nicht mehr leisten. Unsere Macht in seinen Händen, das wäre die Tyrannei, die Sklaverei, die totale Ausbeutung der Menschheit. Aber es besteht doch ein Vertrag. Das ist doch einfach lächerlich. Für Sie vielleicht. Aber unsere Psychologen haben einwandfrei festgestellt, dass dieser Mann nicht zurechnungsfähig ist. Dass er geistig zurückgeblieben und krank ist. Das ist doch eine Unterstellung. Nein, dafür sind wir beide. Aber nach den damaligen Maßstäben, nach den Maßstäben des vorigen Jahrhunderts war er doch normal. Normal und gesund. Er ist doch niemals angeklagt oder verurteilt worden. Natürlich nicht. Das ist richtig. Das spielt keine Rolle. Wir haben anders, wir haben fortschrittlich zu entscheiden. Fortschrittlich. Nach den Gesetzen der Logik. Und da spielt es kaum eine Rolle, ob dieser Herr nun von Natur aus größenwahnsinnig war oder ob er nur die Pestbeule einer größenwahnsinnigen Zeit war, das Symptom einer kranken Gesellschaftsordnung. Die Geschichte, meine Damen und Herren, ist unbestechlich. Sie lässt sich nicht kaufen. Sie geht vorwärts und nicht zurück. Das eben war ja auch der Denkfehler dieses Herrn, dass er nicht in der Lage war zu begreifen, dass eine andere, eine reifere Menschheit über sein Schicksal und seine Wiedererweckung zu entscheiden hat. Unter der Herrschaft der Vernunft kann und darf es kein Lebensrecht für den Wahnsinn geben. Keinen Rückfall in die Zeiten der Barbarei und Ausbeutung. Deshalb werden wir uns auch heute wieder gegen Kovacs entscheiden. Genauso, wie es unsere Vorgänger getan haben, seit 62 Jahren. Gegen Kovacs. Das heißt für den Frieden, für Gleichheit und Gerechtigkeit. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Meine Damen und Herren, die Tatsachen wurden dargestellt und diskutiert. Wir können jetzt abstimmen. Zunächst bitte ich alle, die dafür sind, Mr. Kovacs zu wecken, die rechte Hand zu heben. Wer ist für die Wiedererweckung von Steve Kovacs? Ich höre nicht. Eine Stimme, zwei Stimmen also nur. Dann brauche ich noch die Enthaltungen. Die Enthaltungen bitte. Vier Enthaltungen also. So, das war's. Ja. Meine Damen und Herren, das Direktor... Die Vernunft hat sich durchgesetzt. Kovacs wird weiter schlafen und von seiner Macht träumen. Wir brauchen ihn nicht. So etwas passt einfach nicht mehr in unsere Zeit. Man kann die Zukunft nicht kaufen. Ja, sicher. Aber... Aber? Die Vernunft kennt kein Aber. Natürlich. In der Heidelberger Reihe Science Fiction als Radiospiel hörten Sie Der Fall Kovacs von Michael Krosnick. Nach der Kurzgeschichte Leben ohne Ende von Howard Fast. Die Sprecher der Hauptrollen waren Sekretärin Jane Edith Herdegen, Vorsitzender Hans Kaninenberg, Assistent Wessel Gottfried John, Mr. Kovacs Franz Kutschera, Monsieur Durand Wolfgang Reinsch, Dr. Frederik Alwin Michael Rüffer, Direktor Epstein Günther Sauer. Ferner wirkten mit Jochen Völster, Axel Radler, Hans-Otto Rombach, Elsa Weyer und Felicitas Wolf. Ton und Technik Bernd Lossen und Heidemarie Ribbeck. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Mit einer neuen Produktion setzt die Wissenschaftsredaktion diese Sendereihe fort. Heute in 4 Wochen, am 7. Oktober um 21 Uhr hier im Programm Südfunk 1, bringen wir Temperatursturz von Walter Knaus nach der gleichnamigen Science-Fiction-Story von Murray Lester, erschienen in der Reihe Ullstein 2000.